liebe Grüße aus dem oberen Rang der Columbia-Halle. Ja, auch wunderschön schöne liebe Grüße. Aha, aha, muss jetzt schon wieder an die Lumpengang denken, aber die spielt ja die nicht spielen sein, heute oder? nicht wie dieser verpeilte Dude in der ersten Reihe, der vorhin meinte, dass er auf Raf Camora wartet, der hier heute unter all den Künstlern, die hier spielen, Raf Camora und Antilopengang nicht, aber die haben schon gespielt diese Woche. Stimmt, letzten Sonntag auch, Leute, wirklich, wir sind schon, also verzeiht es uns, wir sind schon ein bisschen durch. Die ganze volle Geburtstagswoche, ja, jeden Tag ein anderer Künstler. Gestern, ich weiß gar nicht mehr, ob Casper jetzt im Watergate gespielt hat und jetzt Franz von Alle Farben im Waschhaus oder wann ist eigentlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war gestern das Waschhaus in Potsdam, wenn ich mich wirklich nicht irre. So, auf jeden Fall zwei, die den Plan behalten haben, sind Simon und Morgan. Seit wann seid ihr da? Welchen Künstler habt ihr heute schon mitbekommen? Nein, wir waren nach Mavi Phoenix und wir erst gekommen. Auch schön. Und wenn man euch beide anguckt, ich möchte jetzt nicht nahelegen, dass ihr schon viel getrunken habt, aber beide haben so einen beseelten Blick schon auf den Lippen und auf den Augenlidern. Und deshalb, also ihr seid glücklich bisher, ja? Ja, sehr glücklich. Alles sehr geil. Oh, schön, ey. Die sehen wirklich so zufrieden aus. Also ich weiß nicht, ob es Alkohol ist, aber auf wen freut ihr euch besonders heute? Sido. Ja, seid ihr nicht die Einzigen. Wir haben ihn gerade schon gesehen, der hat ja bei Suki die ganze Zeit hinter der Bühne gestanden und zugeguckt und währenddessen auf Insta rumgehangen. Ja, fühle mich zu ihm. Ich komme auch gerne auf Backstage. Ja, sehr gerne. Du kannst ihm einfach bei Insta schreiben. Ich glaube, da ist er mehr unterwegs gerade als hier im Backstage. Ja, aber ich glaube, der antwortet nicht. Ach, mal gucken. Morgan, wie ist bei dir? Du einfach auch nur wegen Sido hier oder wegen Simon, deinem Freund? Oder was geht bei dir heute? Worauf freust du dich? Naja, er hat die Karte gewonnen, deshalb bin ich hauptsächlich hier. Aber Sido ist natürlich geil, deshalb wir warten alle da. Ach, schön. Ja, aber ich würde sagen, eine wunderschöne Vorband für Sido sind die Jungs von Milliarden, die jetzt gerade hier angekündigt werden. Ganz wichtig, ne? Alle Leute, die jetzt nicht wie wir hier stehen können, die können hier stehen. Und zwar übers Internet. fritz.de/fritz20. Wir haben hier einen 360-Grad-Livestream. Da könnt ihr Milliarden gleich auf die Füße schauen, ihre Sneaker checken, ihre Hose checken, ihr Outfit checken und aber auch das Publikum anschauen. Ja, genau, weil was jetzt gerade passiert ist, dass Happy Birthday für uns gesungen wird, live. Leute, ihr müsst ganz... Nee, sorry, also euch am Radio, es tut mir schrecklich leid, wir sind hier gerade in der Empore, hier sind irgendwie die etwas singfauleren Leute und vor allem die Leute, die schiefen Töne nur... Ja, ungefähr so, wie Cyber Humsi. Diese Leute hier oben auf der Empore. Man hat es aber auch gemütlich hier. Wirklich, besten Blick auf die Bühne. Nur 2 Meter zu laufen zum Bier. Und jetzt stehen wir mitten im aufbrandenden Applaus. Denn, wenn ich es richtig verstanden habe, deshalb die Jungs von Milliarden haben alles fertig verkabelt. Da stehen 5 Gitarren bereit auf der Bühne. Viel passiert jetzt nicht mehr. Sie haben es auch selber verkabelt. Ey, ich habe Milliarden mal live gesehen, als sie für uns ein exklusives Konzert gespielt haben zur Berlin-Wahl. Warst du da auch dabei bei der David Krause-Show? Nein, leider nicht. Es war so krass. Es war ein winziger Raum, vielleicht 20 Gäste und Milliarden. Ich schwör's dir. Und das ist jetzt nicht dieser Klischeesatz, den man immer sagt. Es hat von der Decke getropft. Vorher wurde über Politik geredet. Und Milliarden haben es geschafft, dass alle Leute auf den Stühlen getanzt haben. Ohne Witz. Ach, herrlich. Also mindestens auf der Empore kriegen wir das heute auch hin. Von unten ganz zu schweigen, weil unten sind die Leute auf jeden Fall schon richtig, richtig warm getanzt. Ich habe gerade... Oh. So werden Milliarden hier herbeigeschrien. Und eine Sache hat mir der Sänger von Milliarden gerade noch versprochen auf der Toilette. Er wird auch heute wieder, wie beim New Music Award, einen Stage-Dive, einen Sprung in die Menge machen. Ich habe nämlich gesagt, ich lasse dich nur vor am Klo, weil er hat gesagt, sorry, wir müssen gleich auf die Bühne, kannst du vielleicht mich ganz kurz vorlassen. Ich lasse ihn nur vor, wenn er in die Bühne springen wird. Auch das solltet ihr euch alles angucken auf fritz.de/fritz20 im 360-Grad-Livestream. Und hier sind sie. Jetzt für euch angekündigt vom Tim Lindenau. Licht geht aus, Spot geht an. Und jetzt sind sie endlich auf der Bühne, Leute. Die beste Vorband der Welt, die Sido sich vorstellen könnte. Milliarden für euch live und die ganze Zeit in eurem Radio.